Kundgabe 5742. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.8.1953. Erdenleben Selbstzweck oder Mittel zum Zweck. Wesen Gottes. Lernet die Welt betrachten nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck. Dann werdet ihr auch euer Erdenleben anders bewerten. Ihr werdet es nicht zum Ziel aller eurer Wünsche und Begierden machen, sondern euer Ziel anderswo suchen. Wer nur das irdische Leben von Wert erachtet, wer nur strebet nach Dingen, die irdisch sind und das körperliche Leben angenehm machen, wer danach trachtet, sich nur ein sorgenfreies, ihm Erfüllung bringendes Erdenleben zu schaffen, der sieht dieses Erdenleben auch als Selbstzweck an. Und sein Denken ist verkehrt. Denn es ist nur Mittel zum Zweck. Das Erdenleben ist dem Menschen gegeben, um darin ein anderes Leben zu erwerben. Ein Leben, das ewig währet, aber nicht vom Körper, sondern nur von der Seele gelebt wird. Wer darüber nachdenkt, dass er nur für kurze Zeit die Erde bewohnet, dass er selbst nicht die Zeit seines Wandels auf Erden bestimmen kann, dass ein anderes über ihm stehendes Wesen die Dauer seines Erdenlebens bestimmt, wer darüber nachdenkt, dass er selbst auch nicht den Verlauf seines Erdenlebens bestimmt, sondern dieser als schicksalsmäßig von ihm zurückgelegt werden muss, wie es das über ihm stehende Wesen will. Der müsste schon daraus ersehen, dass ein Zweck mit seinem Erdenleben verbunden ist, dass irgendein Erfolg gezeitigt werden soll in der Zeit des Wandels auf dieser Erde. Doch darüber denken die Menschen nicht nach, die der materiellen Welt allein zugewandt sind und sich gewissermaßen ausleben wollen. Vielmehr ist ihnen die Tatsache, dass ihr Leben ein beschränktes ist, Anlass dazu, ihm zu entziehen, was sie nur können. Denn sie denken nicht an das Nachher, sondern nur an die Gegenwart, die sie sich zu gestalten suchen nach ihren Wünschen und Begierden. Sie fordern Beweise dafür, dass es ein Fortleben gibt. Sie bewerten nur das, was sie sehen, und wehren alle Gedanken ab, die an ein Nachher gemahnen. Sie bewerten das Erdenleben zu hoch und würden es doch nicht hoch genug werten können, so sie es mit geistigen Augen betrachteten. Und die Welt bietet ihnen wahrlich Freuden genug, die sie nicht aufgeben wollen, um eines ihnen nicht beweisbaren Lebens nach dem Tode willen. Und doch könnten sie sich Beweise schaffen, wenn sie es ernstlich wünschten. Denn nichts auf Erden ist beständig. Alles vergeht, wie auch der Mensch selbst vergeht, dem Körper nach. Eines aber bleibt auch für den ungläubigsten Menschen unleugbar: die alles erhaltende und immer Neues schaffende Kraft. Denn nachweislich bleibt die Schöpfung bestehen, beziehungsweise sie erneuert sich ständig und gibt also Zeugnis von einer Kraft, die ewig nicht vergehen kann und daher auch ewig wirken wird. Und diese Kraft mit sich selbst in Zusammenhang zu bringen, müsste eines jeden Menschen Bestreben sein. Dann würde auch der Mensch selbst überzeugt sein, dass sie in ihm gleichfalls tätig ist und auch nach dem Tode nicht vergehen kann. Da der Mensch ein lebendes, kraftbeweisendes Schöpfungswerk ist, muss also auch diese Kraft in ihm sein und nur die Hülle beim Tode verlassen, aber als Kraft noch weiter wirken können im Universum. Sie wechselt also nur ihren Aufenthalt, kann aber ewiglich nicht vergehen. Denn diese Kraft ist eine Ausstrahlung des Wesens, das alles erschaffen hat. Und wer diese Erkenntnis einmal gewonnen hat, der sieht auch das Erdenleben nur als ein Übergangsstadium an, wo die Kraft sich manifestiert hat in einem Menschen zum Zwecke bestimmten Wirkens, alles Materielle zu überwinden, um als völlig frei nach dem Tode des Leibes tätig sein zu können, was aber nur möglich ist durch Überwindung der Materie, nicht durch Anstreben und Vermehren dieser und so nach Ketten der Kraft an Dinge, die keinen Bestand haben. Diese Dinge belasten dann das Unsterbliche des Menschen, die Seele, die nun kraftlos ist, wenngleich sie in sich die Kraftausstrahlung Gottes ist. Doch sie ist noch von dichten Hüllen umgeben, die ihr jegliche Freiheit nehmen, die sie sich im Erdenleben aber wohl erringen konnte, wenn sie den Zweck dessen erkannt und angestrebt hätte. Amen.